herzlich willkommen zur 27. Folge von Hoaxilla, der letzten Folge im Jahr 2010. Wir freuen uns wieder sehr, dass ihr alle runtergeladen habt und uns jetzt zuhört, wann immer ihr das tut. Vielleicht hat der ein oder andere ja auch schon Weihnachtsurlaub sozusagen und kann uns anhören. Und wie immer natürlich bei mir ist meine wunderbare Frau Alexa. Hallo alle zusammen. Und am anderen Mikrofon, der alte Knarzkopf, ist Alexander, auch wie immer. Ja, wir werden am Ende der Sendung vielleicht ein bisschen mehr noch zu den Plänen für das Jahr 2011 sagen und werden noch eine kleine Retrospektive für das Jahr 2010 machen. Das machen wir vielleicht am Ende, damit wir heute schön schnell wieder auch zum Thema dann letztendlich kommen. Und unser großes Thema insgesamt für die Sendung heute ist Rasputin, der Mönch, ja, Heiler, Hellseher. Oder Teufel, es werden ihm ja verschiedene Dinge angedichtet, am russischen Zarenpalast Anfang des 20. Jahrhunderts. Und Alexa, du hast ja auch schon eine Story der Woche zu dem Thema der Woche rausgesucht, die dazu passt. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Story der Woche, bevor wir dann in das Thema einsteigen, Rasputin. Die Story der Woche. Die Story der Woche beschäftigt sich diesmal passenderweise mit dem Beginn der Regierungszeit von Nikolaus II. Romanow, dem Zaren, in dessen Schatten sozusagen auch Rasputin wirkte, der während des Ersten Weltkriegs Zar war und dann schließlich mit seiner Familie vor einem Erschießungskommando landete 1917 im Zuge der Februarrevolution. Man könnte wirklich meinen, dass über dieser Regierungszeit ein Fluch gelegen hat, denn sie begann bereits mit einem fürchterlichen Ereignis, nämlich 1896 auf dem Chodinska-Feld bei Moskau. Dort waren Menschen aus dem Volk geladen, um den Krönungsfeierlichkeiten des Zaren beizuwohnen. Es wurden ungefähr 400.000 Menschen erwartet, es kamen weit über eine halbe Million. Und dann kam es zu einer Katastrophe, nämlich zu einer Massenpanik, im Zuge derer 1389 Menschen starben und weitere 1300 schwer verletzt wurden. Damit zählt diese Katastrophe zu den schlimmsten Massenpaniken, die jemals geschehen sind, und hat eine Regierungszeit eingeläutet, die wirklich unter einem schlechten Stern zu stehen schien. Ja, ob es diese historische Massenpanik, die dann ja lange vor der schrecklichen Panik, die hier in diesem Jahr in Deutschland, in Duisburg stattgefunden hat, gegeben hat, und ob tatsächlich die Regierungszeit schon dramatisch angefangen hat, klären wir am Ende der Sendung auf, sind aber damit schon quasi drin im Thema der Woche Rasputin, und dann wollen wir doch jetzt mal gleich weiter einsteigen in die Thematik. Thema der Woche. Ja, Rasputin ist das Thema unserer heutigen Sendung, oder wie er dann offiziell auch heißt, Grigori Jefimowitsch Rasputin. Und ihr werdet oder merkt jetzt schon, dass, also nachdem der Hoaxmaster sich in diesem Jahr schon jetzt ein oder andere Mal verzweifelt am Französischen die Hörner abgestoßen hat, werden wir heute noch ein Stück drauflegen und ins Russische rübergehen. Das hat ja schon prima beim Bernsteinzimmer nicht geklappt, und deswegen seht vor allen Dingen auch mir wieder nach, wenn wir natürlich die Orte, Begrifflichkeiten hier in diesem Thema der Woche so ein bisschen schlachten und butschern und ein bisschen verhunepiepeln, aber der Schwierigkeitsgrad wird immer größer. Wir strengen uns zumindest an, das vernünftig auszusprechen, und haben die Quellen dann angegeben, und wenn da jemand dabei ist, der Russisch sprechen kann, dann soll er uns das bitte nachsehen, und ansonsten lest es mit dann hinterher bei Wikipedia oder so, und dann seht ihr uns vielleicht nach, dass wir das eine oder andere vielleicht nicht ganz richtig aussprechen. Rasputin, bei Facebook das Video ja gepostet von Boney M., was ja dann doch deutlich lustiger war als die historische Figur als solche, oder zumindest so, wie sie dargestellt wird. Und eine interessante Persönlichkeit, und wir sind so ein bisschen über Nostradamus darauf gekommen, weil er ja auch als Hellseher, Heiler, Wunderwirker galt, uns ein bisschen intensiver mit ihm zu beschäftigen. Und das wollen wir heute in dieser Sendung tun, und würde vielleicht sagen, wir fangen mal mit den normalen Rahmendaten über Rasputin erstmal an. Ja, also er wurde geboren im Januar 1869, und zwar in dem westsibirischen Dörfchen Prokofskoje, und er ist dann lange Jahre, nachdem er dort aufgewachsen ist in diesem Dorf als Pilger und als Wanderprediger unterwegs gewesen. Er ist tatsächlich dann nach St. Petersburg gekommen und ist auch dort, nachdem er sich schon einen Ruf als Wunderheiler und Prediger erworben hatte, auch dem Zaren und seiner Frau Alexandra vorgestellt worden und hat dann eine ominöse Berühmtheit erlangt. Und da steigen wir dann schon ziemlich tief in die Geschichte mit ein. Mhm. Sein ganzer Ruf und seine ganze Bedeutung am Zarenhof hat sich im Prinzip darauf gegründet, dass er für die Zarin so wichtig war. Er ist für die Zarin zu einer absoluten Bezugsperson geworden, sowohl als Heiler als auch als Prediger. Genau. Und dazu muss man wissen, dass die Zarin fürchterliche Angst hatte um ihren Sohn, Alexei. Genau. Vielleicht lass uns gerade ganz kurz einmal mit den reißerischen Fakten vielleicht einmal beginnen. Ja. Wir haben uns ja auch einige Fernsehdokus, die es dann ja auch mal bei YouTube gibt und die man sich dort anschauen kann. Das ist so ein Teil unserer Recherche inzwischen, was wir ganz gerne machen, um überhaupt mal uns auf ein Thema einzustimmen. Und da wird er ja in der Regel als eine sehr reißerische Figur dargestellt, also sowohl in den amerikanischen Dokumentationen als auch in den europäischen, die tun sich da relativ wenig. Er wird als sexabhängiger oder sexsüchtiger, wahnsinniger Priester dargestellt. Es gibt tatsächlich Dokumentationen, die berichten, dass er zu jungen Frauen geht und sagt, also er würde sie erleuchten, er würde sie in den Himmel bringen, ihnen die höheren Weihen näher bringen, aber dafür müssten sie zunächst sündigen und er würde diese Sünde mit ihnen sozusagen als heiligen Akt durchführen, sprich er hat dann mit den jungen Frauen geschlafen, das wurde ihm zum Beispiel nachgesagt. Er soll, und das ist eben genau, du hast es ja gerade schon gesagt, Alexa, das war ja seine Besonderheit, den jungen Zaren, der an Hämophilie litt, also an der Bluterkrankheit, wie man gemeinhin sagt, immer wieder vom Tode bewahrt haben und Blutungen gestoppt haben, die die Ärzte nicht stoppen konnten. Er soll dann dadurch eben den Einfluss am Hof gewonnen haben. Man muss dazu sagen, dass die Öffentlichkeit lange Zeit, ich glaube bis 1912, gar nicht davon erfahren hat, dass Alexei so gefährdet war. Man hat diese Erkrankung vor dem Volk und vor der Öffentlichkeit geheim gehalten, sodass dem normalen Menschen auf der Straße, dem russischen Bürger sozusagen völlig schleierhaft war, warum dieser Mann so einen Einfluss gewinnen konnte. Zumal man ja am Anfang auch dafür gesorgt hat, dass man gar nicht unbedingt gesehen hat, dass Rasputin in den Zarenpalast ein- und ausgegangen ist, weil das über den Hintereingang hineingeführt wurde. Und es hat sich erst so nach und nach dargestellt, dass er überhaupt im Zarenpalast ist und dann fingen natürlich die Gerüchte an, was er da macht. Er hat einen engen Draht zur Zarin gehabt, haben wir mehrfach angesprochen schon. Es wurden also Gerüchte laut, dass er vielleicht ein Verhältnis auch mit der Zarin gehabt hat. Wir müssen gleich vielleicht mal eine Beschreibung seines Äußeren vorlesen, weil er auch eine sehr prägnante Erscheinung war. Er soll dann, um zu diesen einleitenden Worten zurückzukommen, auch einen großen Einfluss, insbesondere dann im beginnenden und dann andauernden Ersten Weltkrieg, auf die Regierungsgeschäfte Russlands gehabt haben, soll also den Zaren beeinflusst haben, soll oder die Zarin vielmehr, die ja sozusagen die Regierungsgeschäfte übernommen hat, während ihr Mann bei den Truppen war. Ja, genau, so müsste man es dann genau richtig sagen. Und dadurch dann, dass er sie beeinflusst hat, wurde dann der Zar beeinflusst, soll Minister ernannt und sozusagen des Amtes enthoben haben, soll also seine ihm wohlgesonnenen Leute wie Schachfiguren auf dem Brett hin und her geschoben haben. Und was dann eben noch überbleibt an all diesen mysteriösen Dingen, die sich um ihn ranken, ist, dass er Vorhersagen gemacht hat. Er hat zum Beispiel vorher gesagt, wenn er stirbt, und das ist eine ganz berühmte Vorhersage, und es sei jemand aus der Zarenfamilie daran beteiligt, dann würde sowohl der Zar als auch seine Familie innerhalb von 6 Monaten nicht nur des Amtes enthoben, sondern auch gestorben sein. Das war so eine ganz berühmte Prophezeiung von ihm, die ja dann auch in großen Teilen offensichtlich dann auch eingetreten ist. Tragischerweise wahr geworden ist. Genau. Und natürlich das, und das war der zweite Input, warum wir uns mit dem Thema befasst haben, nämlich eine Mail, die wir von einem unserer Hörer erhalten haben, von Thanos, einem unserer Moderatoren aus dem Forum. Die Art und Weise, in der er gestorben ist, also Rasputin wurde umgebracht von Adligen und einigen Politikern dann letztendlich, Und er soll also zunächst mit vergiftetem Madeira-Wein vergiftet worden sein, hat aber dann offensichtlich das Gift gut verkraftet und hatte da keine Auswirkungen. Dann ist ihm eine vergiftete, mit Zyankali vergiftete Torte gereicht worden. Ja, Süßigkeiten, genau. Genau. Er ist dann, das hat auch nicht gewirkt, er hat auch da weitergelebt. Dann hat man dreimal auf ihn geschossen und hat dann geglaubt, dass er tot ist, hat den Raum verlassen und hat ihn dann vorgefunden, wie er sozusagen über den Innenhof gekrochen ist, also aus diesem Zimmer, wo er war, rausgeklettert ist. Dort wurde nochmal auf ihn geschossen und man hat ihn dann letztendlich in einen eiskalten Fluss geschmissen und daran soll er dann letztendlich dann gestorben worden sein, hat dann seine Leiche aus dem Fluss herausgefischt. Und das ist natürlich eine sehr dramatische Darstellung und das ist natürlich mit all dem mystischen Einfluss, den er auf die Zahlen gehabt hat, schon so eine Sache, wo wir sagen, was ist denn da eigentlich dran? Und ist das wirklich so, dass der Mann nicht tot zu kriegen war, dass er heiler war? Also laut Aussagen seiner Feinde war er ein absoluter Womanizer, ein Trunkenbold, ein Blender und jemand, der gefährlichen Einfluss auf die politischen Geschäfte genommen hat. Aber was mir jetzt besonders aus diesen Dokumentationen, die wir gesehen haben, in Erinnerung geblieben ist, war die Geschichte von einer Frau, die auf den Straßen entlang geht mit ihrem Mann, glaube ich, und dann auf einmal spürt sie so Blicke in ihrem Rücken und fühlt sich unwohl, ihr wird ganz schwach und dann fällt sie in Ohnmacht und hinterher hat sich rausgestellt, dass hinter ihr irgendwie Rasputin über die Straße gegangen ist und da in der Nähe war und sie seinen intensiven Blick gespürt hat und deswegen ihr die Knie weich wurden. Ja, so hat das Volk ihn gesehen und so haben seine Feinde ihn gesehen. Und wir müssen jetzt einfach mal gucken, was da dran ist und was nicht. Genau. Wir können ja mal einige Beschreibungen von Zeitzeugen, wie er denn ausgesehen hat, mal ganz kurz verlesen. Es gibt zum Beispiel eine Aussage des französischen Botschafters Maurice Paléologue. Da sind wir wieder bei Französisch, der über Rasputin in seiner frühen Petersburger Zeit Folgendes sagt. Dunkles, langes und unfrisiertes Haar, schwarzer Vollbart, hohe Stimme, eine breite, hervortretende Nase, kräftiger Mund. Doch der ganze Gesichtsausdruck ist der flexern bläulichen Augen konzentriert, glänzend und tiefliegend, merkwürdig magnetisch anziehend. Wenn er beim Sprechen auflebt, laden sich seine Pupillen förmlich magnetisch auf. Also ein Beispiel dafür, was sehr oft genannt wird, sein Blick wird immer wieder zitiert, dass er also wirklich durch der Blick war das Auszeichnendste an ihm. Ich finde, das sieht man auch ein bisschen auf den Fotos, wenn man die so Augen hat. Vielleicht können wir mal eins ins Netz stellen. Machen wir auf alle Fälle, wir werden das verlinken. Die Schauspielerin Vilna Jureneva sagt zum Beispiel, noch ein zweites Zitat, dann gingen wir zu Rasputin, das war ein fantastischer Mann. Er wohnte gleich neben dem Restaurant Wien in der Gorochwaja-Straße. Seine Augen saugten sich an mir fest. Ich erinnere mich noch physisch an dieses Gefühl. Immer mehr Frauen kamen. Also das ist schon so, dass er offensichtlich auf die Frauen gewirkt haben muss, obwohl er, Alexa, ich weiß nicht, wie du das jetzt als Frau siehst. Also ja, ich wollte gerade sagen, mein Typ wäre es nicht gewesen. Also ich habe ihn auch nicht persönlich getroffen. Ja, also er war jetzt nicht unbedingt eine Schönheit. Also ein Brad Pitt-Typ war der mit Sicherheit nicht, wenn man den mal als eins der Sexsymbole nimmt. So hat er natürlich nicht ausgesehen. Ja, wir haben jetzt mal so die ganzen Stereotypen, Vorurteile, all das, was es zu Rasputin so gibt, mal geschildert, Alexander. Jetzt müssten wir ja mal dazu übergehen, zu schauen, was ist denn die historische Wahrheit an Rasputin und was hat ihn wirklich ausgezeichnet und warum ist er zu einer so interessanten Persönlichkeit der Geschichte aufgestiegen? Ja, wir können ja vielleicht vorab einmal das Problem schildern, was wir mit der ganzen Geschichte haben, nämlich die Quellen, aus denen hervorgeht, wie er überhaupt als Mensch war und wie er auf andere gewirkt hat. Man findet eigentlich kaum eine Quelle ohne Hintergedanken. Also ganz viel weiß man von seiner Tochter Maria. Die hat, glaube ich, auch ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Mein Vater Rasputin. Und hat natürlich ganz intensiv da sein Leben und sein Wirken geschildert, aber logischerweise mit dem Gedanken daran, seinen Namen reinzuwaschen, was ja auch völlig nachvollziehbar ist, denn er ist so verteufelt worden von seinen Feinden und so als Sündenbock für den Untergang eines ganzen Reiches dargestellt worden, dass man dann natürlich viel ja, Publicity betreiben musste, um das Ganze wieder einigermaßen rückgängig zu machen, und so richtig funktioniert hat es nicht. Das ist die eine Quelle. Und dann, wie du schon sagtest, hat man natürlich Augenzeugen, die ihn getroffen haben, aber in einem ganz bestimmten Kontext. Mhm, genau. Und auch schon, nachdem sie unglaublich viel über ihn gehört hatten. Ja. Denn es war tatsächlich so, dass sein Ruf ihm vorausgeeilt ist. Ja, und wenn du seine Tochter ansprichst, an der Stelle vielleicht auch nochmal ein Zitat aus einem Buch oder von ihr, wo zum Beispiel über seine sexuellen Orgien ja immer spekuliert wurde, die er gehalten hat. Und dazu schreibt sie zum Beispiel Folgendes: Das Schlafzimmer ihres Vaters habe im Petersburger Haus neben dem Speiseraum gelegen, der gleichzeitig Aufenthaltsraum für Besucher war. Dort habe er auf einer schmalen Pritsche geschlafen. Und jetzt dann das Zitat: Und doch soll der kleine Raum mit der Holzpritsche nach Vaters Verleumdern zu urteilen die furchtbare Lasterhöhle gewesen sein, wo er die armen kleinen Mädchen vergewaltigt, die hilfesuchend zu ihm kamen. So sei denn ein für alle Mal festgestellt, dass die Bakchanalien in unserem Haus niemals stattgefunden haben. Vater war ein kräftiger Mensch in seinen besten Jahren, ständig von Anbeterinnen umschwärmt. Wäre er kein Mann gewesen, wenn er nicht gelegentlich den Reizen dieser oder jener erlegen wäre? Aber nie und nimmer ist, dies kann ich mit Bestimmtheit versichern, etwas derartiges bei uns zu Hause geschehen. Mhm. Und das ist ja schon ganz spannend, wenn man da nämlich reinschaut, dann sieht man ja, dass sie ihrem eigenen Vater, der auch mit ihrer Mutter verheiratet war, durchaus den einen oder anderen Seitensprung zugestanden hat, weil er eben so ein, ja, voll Manneskraft steckender Typ gewesen ist. Und das deckt sich also mit dem, was du sagst, dass da so ein bisschen versucht wird, ihn in ein sehr positives Licht zu rücken. Genau, dem gegenüber stehen dann natürlich die Aussagen seiner politischen und insgesamt seiner Gegner, dass er nämlich nichts weiter war als der Teufel in Menschengestalt, der ein absoluter Blender war mit Heiligkeit und Prediger sein, überhaupt nichts zu tun hatte, sondern dass er einfach sich einen Einfluss auf die Zarenfamilie erschlichen hat, um das dann für seinen Vorteil auszunutzen und letzten Endes das Zarenreich in den Untergang getrieben hat. Das sind die beiden Aussagen, die sozusagen einander gegenüberstehen. Mhm, genau. Und man müsste jetzt im Prinzip beim Anfang anfangen, genau. sozusagen, und erstmal sich fragen, was es mit dem Einfluss auf die Zaren auf sich hatte. Genau. Alexa, lass mich gerade nochmal einmal auf den Punkt zurückkommen, seiner politischen und auch, sagen wir mal, religiösen Gegner, weil das gerade so noch schön passt. Stimmt, der Kirche hat er sich auch überworfen. Denn die politischen Gegner, da war es ja eher so, dass sie natürlich gegen ihn gewettert haben, weil sie ihn auch nicht einschätzen konnten, weil sie ja nicht genau wussten, wie weit reicht sein Einfluss. Und wenn ich natürlich ein politisches Amt innehabe, gerade zur damaligen Zeit war das ja auch mit Ansehen, Vermögen und Abgesicherheit verbunden, dann bin ich natürlich auch eher dazu geneigt, wenn mir nicht klar ist, ist der mir wohlgesonnen oder nicht, dann bügele ich den eher ab und habe dann Ruhe vor ihm. Also da ist mit Sicherheit ein Teil der Propaganda. Mhm. Und das Zweite natürlich, wie du schon sagtest, ist er auch immer als religiöser Mönch. Er hielt sich für einen Mönch. Ja, aufgetreten, hat gepredigt, hat Beichten auch abgenommen, hat für die Gesundheit Pilgerreisen unternommen. Gesundheitsgebiet Pilgerreisen unternommen. Und die Geistlichen war aber im Prinzip, das muss man sagen, vielleicht nochmal, das greife ich mal einmal vorab, hat sich selber erst sehr spät bruchstückhaft Lesen und Schreiben beigebracht, also war bei Weitem kein gebildeter Typ. Und natürlich der Klerus zur damaligen Zeit fand das nicht klasse, dass irgend so ein Bauer vom Land, das war er letztendlich, mit so einem halbseidigen Wissen, was er sich angeeignet, kommt und bei der Zaren sofort aufgenommen wird. Und der eigentliche Klerus, der natürlich auch gerne die Nähe zu den Adligen gesucht hat, so ein bisschen an die Seite gedrängt wird. Auch von der Seite kann natürlich viel dieser Exzesse, die über ihm nachgesagt werden, gerade so sexuell sektenmäßige Exzesse, natürlich auch von der Seite kommen, weil man ihn natürlich auch gerne aus diesem religiösen Kontext raushaben wollte und sagen wollte, wir waren diejenigen, die, oder wir sind diejenigen, die für Gott und die Kirche stehen und nicht dieser Bauer vom Land. Also das nochmal die anderen beiden Punkte, ohne ihn jetzt heilig sprechen zu wollen, da kommen wir gleich zu, aber das erklärt so ein bisschen, warum es sehr viele sehr überspitzte Darstellungen über seine Person und sein Leben natürlich gibt. Aber du wolltest gerade nochmal das Feld sozusagen von Anfang an aufrollen, Alexa, da habe ich dich unterbrochen vielleicht. Ja, also man muss sich wirklich anschauen, wie es dazu gekommen ist, dass Rasputin überhaupt Besuche am Hofe machen konnte. Er wurde nämlich im November 1905 von zwei Großfürstinnen, von Militia und Anastasia, dem Zaren vorgestellt. Der Zar hat dann hinterher in seinem Tagebuch ganz lapidar vermerkt, lernten einen Mann Gottes kennen, Grigori aus dem Gouvernement Tobolsk. Das war's dann sozusagen. Er hat sich dann aber aufgrund seines Rufes als Wunderheiler und Prediger schnell Einfluss verschafft und dann kam es zu einer ja sozusagen ganz folgenschweren Begegnung. Nämlich nachdem der Thronfolger Alexei einen Unfall hatte und die Ärzte die Blutungen, die aufgrund seiner Krankheit auftraten, die inneren Blutungen nicht mehr stoppen konnten. Das Kind ist dann zusehends verfallen sozusagen, die Ärzte haben schon fast aufgegeben. Ja, und das Kind am Ende aber mit Morphium dann schon behandelt. Richtig, genau, ging. Sozusagen nur noch um die Schmerzen lindern zu können. Aber in dem Augenblick, wo Rasputin aufgetreten ist, haben die Blutungen wie durch ein Wunder aufgehört und das Kind war wieder gesund. Das war dann sozusagen der Auftakt zu wiederholten Interventionen solcher Art. Das ging sogar so weit, dass einmal ein Telegramm ausgereicht hat, das er geschrieben hat. Es war dann so, dass die Zarin, weil er nicht in St. Petersburg weilte, ganz verzweifelt an ihn geschrieben hat, Alexei ging es so schlecht und die Ärzte hätten schon die Hoffnung aufgegeben. Und daraufhin hat er wohl gebetet, das hat seine Tochter übrigens sehr schön beschrieben, er habe dann nämlich ein, wie er sagte, das stärkste Ritual überhaupt durchgeführt und hat dann intensiv gebetet und ist dann selber vor Schwäche zusammengebrochen nach diesem Gebet, hat dann aber an die Zarin geschrieben, sorge dich nicht, das Kind wird wieder gesunden, sorge nur dafür, dass die Ärzte das Kind nicht so sehr traktieren. Und letzten Endes ist Alexei dann entweder dadurch oder generell wieder gesund geworden. Des Weiteren hat Rasputin nicht nur den Zarensohn mehrmals geheilt, sondern auch eine Fürstin, nämlich die Fürstin Anna Virubova, die nach einem Zugunglück schwer verletzt war und bewusstlos war, hat er angesprochen an ihrem Krankenbett und daraufhin ist sie wieder erwacht und ist dann letzten Endes auch wieder einigermaßen gesund geworden. Genau, kurzum, er hat sich wirklich einen Ruf als absoluter Wunderheiler unter der Zarin und ihren Gesellschaftsdamen und Fürstinnen erworben und war im Prinzip vom Hofe nicht mehr wegzudenken, was jetzt aber nicht heißen soll, dass er irgendwie am Hofe gelebt hätte, sondern es haben Besuche stattgefunden, das hattest du ja vorhin schon angesprochen. Ja. Die ersten Besuche noch sozusagen versteckt über Hintertreppen, dann aber auch unter Umständen ganz regulär sozusagen durch den Vordereingang, sodass es natürlich auch der Presse und anderen Leuten aufgefallen ist. Genau. Später, als sich dann die Lage um den Ruf Rasputins immer mehr zugespitzt hat, wurden dann diese Treffen auf das Haus von Anna Virubova verlegt und die Zarin traf dann nur noch dort mit Rasputin zusammen. Genau, und also ab 1908 ungefähr begann so ein bisschen der Abstieg von Rasputin, ja. Weil eben, das haben wir schon einmal gesagt, die Gerüchteküche hochbrodelte. Er wurde als kaiserlicher Lampenputzer bezeichnet und zwar in dem durchaus anrüchigen Sinn. Und der Klatsch und Tratsch um den Zarenpalast herum wuchs an, weil man eben nicht wusste, was dieser Bauer dort immer macht und warum er reingelassen wird. Natürlich hat das Personal auch getratscht, dass er also in die intimsten Räume des Kaiserpalastes vorgelassen wurde, des Zarenpalastes. Und das war natürlich ein Hort für Gerüchte und für üble Nachrede. Und das war nicht zuträglich seiner gesamten Entwicklung und seinem Ansehen in Russland zu der Zeit. Also ich finde es eigentlich furchtbar schwer, wirklich beurteilen zu können, welche Wirkung jetzt Rasputin auf den Zarensohn gehabt haben soll. Also was ich mir unter Umständen vorstellen kann, ich muss sagen, ich kenne mich jetzt mit der Hämophilie nicht wirklich aus, aber dass er einen beruhigenden Einfluss auf die Mutter gehabt hat, auf Alexandra, die Zarin, und dass sich das wiederum positiv auf das Kind ausgewirkt hat. Das wäre noch eine Geschichte, die ich mir noch vorstellen könnte. Also, dass er einen direkten medizinischen Einfluss gehabt hat, das glaube ich eher nicht. Das war, wenn, vielleicht ein psychologischer. Ja, also in Recherchen über die Bluterkrankheit, ich habe mir mal so ein paar Sachen dazu durchgelesen, wird halt erwähnt, dass die Blutungen mitunter auch spontan stoppen können. Das ist offensichtlich so. Und Das Grundproblem bei der Bluterkrankheit, je nachdem welcher Grad oder welche Form der Bluterkrankheit ist, ist nicht unbedingt, dass sich eine Wunde nicht schließt. Das funktioniert in der Regel ganz gut, weil die Blutplättchen durchaus sozusagen diese Kruste oder den Schorf, wie man es auch immer nennt, bilden. Das Problem ist aber dann, dass das Blut dann darunter nicht gerinnt und dass das dann immer wieder aufreißt und wieder anfängt zu bluten. Das ist also eine Problematik. Und die andere Problematik letztendlich sind dann innere Blutungen, die natürlich deutliche Probleme hervorrufen und gerade, so wie es ja durchaus häufiger geschildert worden ist, dass der Junge gestürzt ist und dann eben schwerste Blutergüsse am Bein hat und die Beine auch dick wurden. Das ist eben das Problem, dass bei diesen Blutungen ja auch Schädigungen der Muskel auftreten können dann letztendlich, was zur Einschränkung der Bewegung führt. Und der Junge ist auch später bei vielen Auftritten gar nicht mehr selber gelaufen, sondern wurde von einem für ihn bereitgestellten Matrosen, war das, also ein Seemann dem Umfeld der Zarenfamilie, auch getragen sehr häufig. Das spricht so ein bisschen dafür, dass der Junge natürlich nicht bei weitem gesund war, aber vielleicht dieser Placebo-Effekt der Beruhigung, der Linderung des Stresses dazu geführt hat, dass die Selbstheilungskräfte im Körper aktiviert worden sind. Zumal, glaube ich, er war ein ganz lebenslustiger kleiner Junge. Also mal von seiner Krankheit abgesehen, hat man in seiner einen Dokumentation, die wir gesehen haben, wunderbar gesehen in Originalaufnahmen. Also dass er irgendwie schon so ein Kind war, was viel Blödsinn im Kopf hatte, irgendwie so ein kleiner Tun nicht gut. Und sein Aufpasser, dieser Matrose, den du erwähnt hast, der hatte da wirklich, glaube ich, alle Hände voll zu tun, um ihn davon abzuhalten, noch mehr Blödsinn zu machen. Also ich glaube, auf den kleinen Alexei aufzupassen, war irgendwie nicht gerade die dankbarste Aufgabe. Ja. Und vielleicht hatte er wirklich so einen Lebenswillen, der ihm dann auch geholfen hat, diese Krisen zu überstehen, wer weiß. Ja, ja. Er ist natürlich dann auch nicht wirklich alt geworden, sondern letztendlich mit fast, also nicht ganz 14 Jahren dann letztendlich auch gestorben. Also insofern hat er die Krankheit natürlich nicht gut überstanden, also 13 Jahre ist er geworden, er hat das 14. Lebensjahr dann nicht mehr erreicht. Aber das mag durchaus einer der Gründe gewesen sein, um die eine verzweifelte Mutter für die damalige Zeit. Da glaubt man dann eben dann alles und es gab damals eben noch nicht die Behandlungsmöglichkeit, Blutgerinnungsmittel zu verabreichen, um diese Krankheit zu stoppen, sondern das war in der Regel eine Krankheit, die sofort auch eine sehr geringe Lebenserwartung nach sich gezogen hat. Und da hat er sich zumindest erstmal dort den Einfluss in der Zarenfamilie sichern können, was allerdings durch den, wie wir finden, sehr gut geschriebenen Wikipedia-Artikel, auf den wir uns hier stützen, weil er durch viele, viele Quellen dann auch belegt ist, die wir natürlich nicht alle lesen konnten, aber wenn ein Zitat mit 5 Quellen belegt ist, dann kann man immer davon ausgehen, dass das eine relativ zuverlässige Aussage ja auch ist, ist die Tatsache, dass, so wie in vielen Fernsehdokumentationen dargestellt, eben aber nicht so einen großen politischen Einfluss zum Beispiel hatte, denn der Zar hat eigentlich auf die Ratschläge Rasputins, gerade wenn so politische Dinge und dann auch im beginnenden Ersten Weltkrieg, wenig Wert gelegt und hat immer gesagt, naja, warum soll ich die... Wir brauchen ihn halt, damit meine Frau beruhigt ist und der Sohn gesund bleibt, aber das war's dann auch. Aber seine sonstigen Meinungen interessieren mich nicht wirklich. Das war so eine Aussage, die der Zar durchaus getroffen hat. Und das große Problem letztendlich also an all diesen Anschuldigungen, die gegen Rasputin vorgenommen worden sind, war dann letztendlich das Kriegspech Russlands im Ersten Weltkrieg, denn die Russen, die dann gegen die Deutschen in den Krieg gezogen sind, womit ja keiner gerechnet hatte, denn Kaiser Wilhelm war ja mit der Zarin, die ja Deutsche war, verwandt. Es hatte niemand damit gerechnet, dass er tatsächlich Russland auch angreifen wird. Und er hat sich aber über die Familienbande ja hinweggesetzt und den Krieg begonnen letztendlich. Und das deutsche Heer war zur damaligen Zeit ausrüstungstechnisch und ausbildungstechnisch und auch sonst den Russen weit überlegen. Und der Krieg lief einfach extrem schlecht. Und wenn man dann eben mitbekam, dass Rasputin hinter den Türen irgendwie am Muckeln war, da hat man natürlich die Vermutung gehabt, dass er daran schuld ist, dass der Krieg für die Russen nicht vernünftig läuft und dass sie deshalb verlieren. Und das war letztendlich mit all seinen anderen Anschuldigungen, die um ihn herum lagen, ja auch der Grund dafür, dass er zum Beispiel das Opfer mehrerer Attentate ja auch war, bevor genau, er dann wirklich umgebracht wurde. Ne? Es gab da zum Beispiel 1914 so eines der schwersten Attentate. Da ist er in seinem Heimatort niedergestochen worden und wirklich lebensgefährlich verletzt worden. Ich glaube, der Darm ist auch aufgeschlitzt worden. Genau. Und während der Erste Weltkrieg ausbrach, lag er sozusagen im Krankenhaus und wurde wieder gesund gepflegt. Ich glaube, das Attentat auf Rasputin war einen Tag nach dem Attentat von Sarajevo, was ja letzten Endes den Ersten Weltkrieg eingeläutet hat. Mhm. Also in dieser turbulenten Zeit ist er wieder sozusagen zu Kräften gekommen und ja, danach ging es im Prinzip steil bergab, kann man sagen. Ja, ja, ja. Und um jetzt vielleicht erstmal nochmal mit dem letzten Gerücht auch aufzuräumen und zu dem Tod Rasputins zu kommen. Also ganz offensichtlich ist an dieser Geschichte, die ja ihm sozusagen fast schon den Darwin Award, also der Preis dafür, für die ja, Schützung der Menschheit durch brunstdummes aus dem Leben scheiden, letztendlich wird er ja verliehen. Da ist Rasputin ja auch so ein Kandidat. Also er ist mit Sicherheit erschossen worden und ist daran dann auch gestorben letztendlich. Das Problem, was wir einfach haben, ist, dass man in der Obduktion, die durchgeführt worden ist, kein Zyankali vorfinden konnte. Das heißt also, er wird nicht vergiftet worden sein. Der Fakt, dass er, ja, wie du schon sagtest, am Darm schwer verletzt worden ist, widerspricht der Tatsache, dass man ihm vergiftete Süßigkeiten auch gegeben hat, denn er hat gar keine süßen Lebensmittel mehr zu sich genommen nach dieser schweren Verletzung. Allenfalls den Madeira, weil er wirklich danach immer mal dem Alkohol verfiel, aber das ist auch eher unwahrscheinlich. Genau, man hat aber eben, wie gesagt, keinen Zyankali gefunden. Genau. Und was allerdings gefunden wurde, war, dass der Körper mit Quetschungen und Blutergüssen übersät war im Magen und Unterleib, und auch die Hoden Rasputins wiesen sehr schwere Verletzungen auf. Und der Verdacht drängt sich eher auf, dass man ihn foltern wollte, um noch eine Aussage aus dem herauszuquetschen. Das rechte Auge war, glaube ich, ausgeschlagen. Genau, auch das noch. Also er ist wahrscheinlich im Palast der Yusupovs, in dem der Mord stattfand, unter Anleitung von Fürst Felix Yusupov, gefoltert worden, weil man vielleicht nochmal einige Geständnisse aus ihm rauspressen wollte, die man vielleicht hätte politisch nutzen können, und ist dabei gestorben. Und Felix Yusupov hat dann hinterher diese Gerüchte in die Welt gesetzt, aber vielleicht war das auch so ein Selbstschutz. Eine Rechtfertigung, ja, Sicherheit. Genau. Dass diesen Teufel in Menschengestalt musste man irgendwie beseitigen, und um ihn noch mehr zu verteufeln, hat man ihm halt diese, ja, übermenschliche Kraft sozusagen angedichtet. Genau. Ja, letzten Endes hat dann eine Untersuchung des Mordes stattgefunden. Mhm. Allerdings war diese Untersuchung auch recht halbherzig, und sowohl Rasputins Anhänger als auch seine Gegner haben eigentlich negative Schlüsse daraus gezogen. Also für seine Gegner war ein Zar, der da ja eine Intrige so laufen lässt und kaum untersucht, ein schwacher Zar, der auch gar nicht mehr in der Lage war, das Reich in so einer Krise, wie es der Erste Weltkrieg ja war, zu führen. Die Anhänger Rasputins, die Bauern vor allen Dingen, haben dann natürlich auch daraus geschlossen, dass der Zar einfach einen der Iren umbringen lässt und das dann ungesühnt bleibt. Genau, genau. Und das hat ihm, dem Zaren, natürlich auf ganzer Linie komplett auch noch das letzte Fünkchen Anerkennung und Ansehen genommen, was er noch hatte. Genau. Und dann letzten Endes zu tragischen Ereignissen geführt. So ist es. Also so starb am 17. Dezember 1916 nach dem julianischen, 30. Dezember nach dem gregorianischen Kalender Rasputin und schied aus dem Leben. Und sodass also der Tod offensichtlich deutlich weniger spektakulär ist, als er oft dargestellt worden ist. Über das Leben Rasputins wird man vermutlich den Schluss ziehen müssen, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Er war ein Bauer, der nicht ganz gebildet war, der es geschafft hat, durch sein Wirken auf den Zarewitsch Einfluss zu nehmen, wird das sicherlich ausgenutzt haben, in der feinen Gesellschaft unterwegs zu sein, wird mit Sicherheit auch die ein oder andere junge Dame beglückt haben. Aber ob er wirklich all diese extremen Ausschweifungen, die ihm nachgesagt wurden, auch gelebt hat, mag man eher bezweifeln. Und was tatsächlich festzuhalten ist, dass er durchaus einen positiven Einfluss auf den Jungen gehabt hat. Das muss man festhalten. Da haben wir auch keinerlei Quellen gefunden, die das in irgendeiner Art und Weise widerlegt haben. Also die Blutungen haben sich gebessert, die der kleine Zar, also der Prinz, immer hatte. Nichtsdestoweniger ist der Junge dann auch gestorben. Und ja, also das ist natürlich eine Sache. Man kann es einfach nicht nachprüfen. Genau. Schwer erklären. Das muss man einfach mal so hinnehmen, das wird sich kaum mehr rekonstruieren lassen. Ist aber wahrscheinlich natürlich auch genau der Grund, warum der Mythos oder die Sage um Rasputin sich natürlich so lange auch hält, gerade weil diese Ereignisse so zusammengehangen haben und er natürlich diese Aussagen hatte und natürlich so eine Prophezeiung, wie er sie durchgeführt hat, dass die sozusagen Bekannte der Zarenfamilie ihn umbringen würde, dass das Ende des Zaren und seiner Familie bedeuten würde, ist natürlich auch eine Aussage. Das würde ja nämlich eine Verschwörung innerhalb der eigenen Familie bedeuten. Das würde wahrscheinlich einen Umsturz auch bedeuten. Hm. Also, ja, ist er hellsichtig gewesen oder nur, was politische Verstrickungen anging, besonders weitsichtig? Man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie intelligent er wirklich war und wie sehr er auch die politischen Geschehnisse durchschaut hat. Er hat den Zaren auf jeden Fall mehrmals vor dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg gewarnt. Er hat mehrfach in Telegrammen darum gebeten, doch sich um Frieden zu bemühen, weil Russland eine fürchterliche Katastrophe drohen würde. Und auch da kann man sich dann drüber streiten, ob das eine Vision war oder ob er einfach nur die schlechte Ausrüstung der Truppen eventuell gewusst hat oder einschätzen konnte, dass Russland einfach einem solchen Gegner wie Deutschland nicht gewachsen war. Man weiß es nicht. Genau. Und man muss noch eine Sache vielleicht noch sagen. Ganz berühmt war immer seine Vorhersage, dass sein Widersacher Stolypin umgebracht werden wird. Also der Premierminister im Zarenreich. Und da ist natürlich die Frage, ob tatsächlich durchaus den einen oder anderen Verbindungen hatte und vielleicht selber die Finger im Spiel hatte, um diesen Stolypin aus dem Weg räumen zu lassen und vielleicht deshalb auch. Oder zumindest wusste, dass das passiert. Oder dass es geplant ist, weil er natürlich da auch sehr unterwegs war in den Kreisen und vielleicht wusste, dass man sich Stolypins erlegen wollte. Und deshalb in der Lage war, diesen Tod vorherzusagen. Das ist in der Tat so eine Sache, die so ein bisschen merkwürdig ist. Aber wir können auch nicht immer alles vielleicht ausführlich erklären. Aber wir können natürlich so ein bisschen versuchen, die Fakten zu schildern. Und dann muss sich jeder erstmal sein Bild selber machen. Genau. Ja, ich denke mal, da machen wir an der Stelle mal mit Rasputin Schluss und beenden das. Lösen die Story der Woche jetzt erstmal auf und sagen dann vielleicht nochmal in der Retrospektive einige Dinge, wie wir das erste Jahr mit Huxella erlebt haben. Aber vielleicht, Alexa, musst du uns jetzt erstmal sagen, ob die Story der Woche eine wahre oder eine ausgedachte Geschichte ist. Die Auflösung. Ja, die heutige Folge ist wirklich voller dramatischer Ereignisse und in der Story der Woche habe ich euch auch keinen Hoax erzählt, sondern es hat diese Massenpanik traurigerweise tatsächlich gegeben. Diese Katastrophe hat sich ereignet bei einem Volksfest anlässlich der Krönungsfeierlichkeit von Nikolaus II. Und das Fatale war, dass dieses Volksfest auf einem Truppenübungsplatz bei Moskau stattgefunden hat. Und dieses ganze Gelände war völlig ungeeignet für solche Veranstaltungen. Es war nämlich durchzogen mit Gräben und sollten dann eben dort Feierlichkeiten stattfinden. Es sollten Geschenke ans Volk verteilt werden. Es sollten Buffets aufgebaut werden, an denen die Leute verköstigt werden können. Es waren dann schon in der Nacht Hunderttausende von Menschen da, um dann eben rechtzeitig zu den Feierlichkeiten anwesend sein zu können. Letzten Endes beläuft sich die Zahl auf 500.000 und mehr. Und als dann das Gerücht umging auf einmal, dass mit der Geschenkeverteilung begonnen werden sollte, da hat sich dann eben diese Massenpanik ereignet. Es sind schon nachts viele Leute in diese schrecklichen Gräben gestürzt. Und als dann diese Massenpanik am Vormittag begann, da stürzten dann eben noch viel mehr Leute in die Gräben und begruben dann eben andere Leute unter sich. Andere wurden einfach in der Menge zerquetscht. Also es gibt dann zum Beispiel die Geschichte von einem Mann, der so in der Menge eingekeilt war, dass er ganz lautlos dort einfach erstickt ist, aber nicht umfallen konnte und dann einfach mit der Menge weiter hin und her wogte, obwohl er schon verstorben war. Also eine ganz schreckliche Geschichte, die einen wirklich auch auf fatale Weise an die Love Parade erinnert. Ja, aber leider ist sie genauso geschehen. Der Zar hat dann sich zusammen mit seiner Frau Alexandra sehr um die Opfer gekümmert. Er hat Hospitäler besucht noch am selben Tag. Er hat versucht, die Kranken alle versorgen zu lassen. Er hat dann auch sozusagen eine Entschädigung verteilt an die Opfer und an deren Hinterbliebene. Aber das Ganze hat ihm natürlich schon irgendwie so einen Knacks im Ansehen verpasst, zumal er dann abends zu einem Ball der französischen Delegation gegangen ist oder gehen musste, je nachdem, wie man es sehen will. Und dass er dann so schnell zur Tagesordnung übergegangen ist, hat ihm das Volk natürlich auch übel genommen. Wobei er natürlich auch wieder insofern in Bedrängnis war, weil Frankreich natürlich ein wichtiger Verbündeter war, dessen Delegation man auch nicht beleidigen durfte. Also eine ganz schreckliche Zwickmühle, in der Zar dann steckte, gleich von Anfang an. Naja, und über die weiteren traurigen Ereignisse während der Regierungszeit haben wir ja eben gesprochen. Genau. Somit haben wir dann auch nochmal eine, wenn noch tragische, aber wahre Geschichte erzählt. Es gab ja schon so ein bisschen den Vorwurf, wir würden nur noch Hoaxes erzählen. Deswegen haben wir jetzt nochmal eine wahre Geschichte genommen. Ja, liebe Freunde, das Jahr geht zu Ende, das Hoaxilla-Jahr, das erste. Und wir wollen an der Stelle so ein bisschen die Dinge Revue passieren lassen. Und wir können nur sagen, dass wir selber, ja, blown away, würde man im Englischen sagen, sind von dem, wie das Jahr gelaufen ist. Wir haben, ohne dass wir bisher das immer thematisiert haben, wir wollen das auch nicht tun, erstaunliche Download-Zahlen, die für uns eigentlich fast nicht nachzuvollziehen sind, Alexa. Also danke an alle da draußen, genau, die Hoaxilla downloaden und hören. Super, echt. Das freut uns außerordentlich und motiviert uns natürlich auch. Wir sind beide voll berufstätig, wenn ja auch egal ist, wo wir das sind. Jede Woche uns wieder vorzubereiten, uns aufzuraffen und ja, zu recherchieren und Sendungen aufzunehmen. Und all die vielen E-Mail-Kontakte, Forendiskussionen und auch andere Anknüpfungspunkte, die wir bekommen haben über das Jahr, motivieren uns außerordentlich. Gerade heute haben sich wieder zwei neue User im Forum registriert und haben Beiträge gepostet. Ich erinnere mich daran, wie wir im März gestartet sind mit einem Forum, in dem 7 Beiträge drin waren, die alle Alexa und ich geschrieben hatten. Und wenn ich heute in das Forum mit, weiß ich gar nicht, im Moment 2800 oder was Beiträgen reinschaue, wo ganz viel diskutiert wird, wo neue Themen aufgeschlagen werden, dann ist das schon das, was wir uns so erhofft und erwünscht hatten, aber nie gedacht haben, dass wir das in etwas mehr als 6 Monaten erreichen. Und wir sind sehr, sehr froh, sehr, sehr dankbar. Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal ganz explizit unseren beiden Foren-Moderatoren, dem Stefan und dem Thanos, nochmal danken, genau, die ja schön mit uns abgestimmt auf die Dinge im Forum aufpassen. Das macht ihr großartig und wir können alle anderen da draußen schon mal ärgern und sagen, dass ab nächste Woche 2 Pakete zu euch unterwegs sind. Also freut euch schon mal auf eine kleine Überraschung unsererseits. Wir führen das mal aus, das ist vielleicht eine Sache, die wir irgendwann in größeren Form machen, aber ihr kriegt da noch was zugeschickt, was absolut Unikat-Charakter mehr oder weniger hat und das habt ihr euch auch verdient. Und an alle anderen, die uns unterstützen durch Diskussionen, durch Beiträge, durch neue Ideen, ich will jetzt nicht alle Namen nennen und das ist vielleicht auch einigen Leuten gar nicht recht, vielen, vielen, vielen, vielen Dank, das meinen wir ganz, ganz ehrlich und wir machen weiter, Alexa, das können wir euch schon mal androhen auf alle Fälle und ab dem 9. Januar gehen wir dann wieder auf Sendung mit einer neuen deutschen Folge und parallel, wir haben uns das in den Kopf gesetzt und werden das jetzt auch machen mit einer englischsprachigen Episode. Wir wollen mal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar Leute mehr erreichen, wenn wir den Podcast in englischer Sprache aufnehmen. Das wollen wir mal testen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt nochmal eine 14-tägige Pause auch einschieben, weil wir auch noch viele Dinge im Hintergrund dafür vorbereiten müssen. Die Seite muss noch zu Ende übersetzt werden, damit natürlich die englischsprachigen Leute auch verstehen, was wir wollen, wenn es unsere Internetseite geht. Auch da wird sich vielleicht nochmal irgendwann etwas dran ändern. Wir haben verstanden, dass die Seite ein bisschen muckelig ist, aber ich bin halt kein Webdesigner. Ich mache eher Content, aber nicht das Layout. Und auch da gibt es die Möglichkeit, wenn du uns zuhörst, kannst du ja mal sagen, wie der Sachstand ist, bei Gelegenheit, dass sich unsere Seite vielleicht nochmal verändert und wir sind gespannt, was das Jahr 2011 zu bieten hat. Wir fordern euch an dieser Stelle nochmal alle auf, die uns hören, Folgt uns bei Twitter, folgt uns bei Facebook, kommt ins Forum, schreibt uns Feedback an info@huxella.de, tretet mit uns in Kontakt, diskutiert mit uns skeptisch. Ihr müsst nicht immer unserer Meinung sein, wir können auch kontroverse Standpunkte gerne diskutieren, da haben wir auch kein Problem mit. Und was ganz wichtig ist, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil wir jetzt ja 14 Tage nicht mehr auf Sendung sind, der große Wahrsager-Check. Wenn ihr Prophezeiungen in einer großen deutschen Zeitschrift mit 4 Buchstaben findet, zum Beispiel sammelt die, das werde ich versuchen auch zu sammeln. Aber hört zu, Brigitte, Glamour, was es auch immer gibt, überall da, wo vielleicht mal Prophezeiungen für das Jahr 2011 sind, leitet uns die zu, denn wir wollen am Ende des Jahres 2011 überprüfen, ob die Wahrsager, wir hatten ja gerade heute wieder so einen halben Wahrsager, nämlich den Rasputin, recht gehabt haben mit dem, was sie vorhergesagt haben. Wir haben ja selber auch schon ein bisschen in die Kristallkugel geguckt im Forum. Und das ist nochmal ganz wichtig, wenn ihr uns das an info@huxella.de senden würdet, damit wir eine Sammlung dieser Vorhersagen anlegen können und dann am Ende des nächsten Jahres den großen Wahrsager-Check zu machen. Und bevor wir jetzt ganz zum Ende der Sendung kommen, möchten wir nochmal eine Voice-Nachricht, die wir bekommen haben, eine Voicemail einspielen vom Golden Surfer, der sich nochmal sehr viel Mühe gemacht hat, und das würden wir jetzt mal einfach erstmal einspielen und ihr hört euch mal an, was der Golden Surfer zu sagen ja, hat. Ja, genau. Vielen Dank dafür. Ja, genau. Und dann machen wir nochmal die offizielle Verabschiedung, aber hört erstmal, was der Golden Surfer zu sagen hat. Hallo ihr beiden. Ich habe mir zum Jahresende gedacht, ich schicke euch mal eine Voicemail, weil ihr ja immer darum bittet, und zwar zum Inhalt, habe ich mir einfach nochmal eure gesamten Podcasts bis zur Nummer 25 angehört. Und dabei aufgeschrieben, welche Themen ihr darin ansprecht für kommende Podcasts. Das heißt, Themen, die ihr in Zukunft nochmal irgendwann behandeln möchtet. Und zwar waren das im Podcast Nummer 2 die Kettenbriefe, in der Nummer 4 das Voynich-Manuskript, die Nummer 5 Alternate Reality Games, die Nummer 7 Klimaerwärmung, Mondlandung, die habt ihr ja schon produziert, Weltuntergang 2012 und Maya-Kalender, UFOs und Aliens und der Jupitermond Europa. In der Nummer 8 Parapsychologie, Nostradamus, ebenfalls schon produziert, und die Suche nach der Weltformel. Die Nummer 9 Gehirn und Wahrnehmung, aus der 13 die Zahlenmagie, aus der 19 Vampirismus vor Dracula, andere adelige Vampire und Vampire der Neuzeit, aus der 23 Abfallprodukte der Raumfahrt und in der 25 habt ihr außerirdisches Leben in unserem Sonnensystem angesprochen. Wir sehen also, auch für das Jahr 2011 haben wir wieder genug Themen, die ihr podcastmäßig aufbereiten könnt. Das war's von hier. Viele Grüße vom Golden Surfer oder auch Ralf. Tschüss. Ja, Ralf, vielen Dank dafür, dass du den Finger in die Wunde gelegt hast und nochmal dir die Zeit genommen hast. Das müssten rund 15 Stunden gewesen sein, übrigens bei der Gelegenheit, 25 Folgen, dir das nochmal anzuhören und aufzuschreiben, was wir alles versprochen haben. Wir selber sind auch nochmal gerade dabei. Wir haben eine extrem große Themenliste, die wir abarbeiten wollen und werden die Themen dann natürlich da noch mit aufnehmen. Es wird immer weitergehen, es wird nicht langweilig werden, und bei der Gelegenheit auch nochmal der Hinweis, wer auch mal seine Stimme hier im Podcast hören möchte, darf uns natürlich gerne auch so eine Audiodatei zukommen lassen, die wir dann gerne auch einbauen. Ja, Alexa, was bleibt uns noch zu sagen? Wir wünschen euch allen, ja, egal wie ihr die Tage verbringt, ob ihr religiös geprägt seid oder nicht. Genau, auf jeden Fall schöne freie Tage. Schöne freie Tage. Nehmt einen guten Jahreswechsel für euch in Anspruch, dass ihr vielleicht nicht rutschen unbedingt. Nicht rutschen bei gut 30 cm Schnee, die wir hier im Moment in Münster haben. Ich schaue gerade so aus dem Fenster raus. Ist das Rutschen eine große Gefahr? Also verletzt euch nicht bei irgendwelchen Dummheiten draußen. Und wer wild feiern will, der soll wild feiern. Wer langsam feiern möchte und ruhig feiern möchte, der soll auch das tun. Und dass all das, was ihr euch für das nächste Jahr vornehmt, für euch in Erfüllung geht, das wünschen wir euch. Ihr könnt euch sicherlich denken, dass wir uns einen Großteil wünschen, dass das mit Huxella so gut weitergeht, wie es begonnen hat. Und an dieser Stelle möchte ich einfach nur sagen, macht es gut, habt ein paar schöne Tage, hoffentlich habt ihr auch frei, dass ihr euch ein bisschen erholen könnt, weil das haben wir jetzt nämlich, wir haben ein paar Tage frei. Und ich kann nur sagen, wie ich schon ganz oft gesagt habe, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Huxella nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gwup.org, urbanlegendsabout.com, snobs.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brechtig und Bernd Harder. Hoaxilla ist eine Record Troupe Production aus dem Jahr 2010.